Hallo Paddy. Hallo Vicky. Schon erneut habe ich mir, ich benutze das Wort ungern, einen Ersatzmann geholt, denn der Chris kann auch heute nicht dabei sein. Dafür hat er definitiv seine Gründe, auch wenn die mir nicht bekannt sind, aber irgendwann wird sich das alles aufklären. Aber ich habe ja vor 2 Wochen euch gebeten, wenn ihr Lust habt, mal bei MMA Radio mitzumachen, schickt eine Mail oder einen Tweet oder sonst irgendwas und ja, dann können wir mal miteinander reden, falls der Chris häufiger keine Zeit hat. Und neben dem Peter und der Pia hat sich auch der Paddy gemeldet und habe ich mir gedacht, dann nutze ich die Gelegenheit und lade ihn einfach für diese Woche ein. Paddy, hallo. Guten Tag zusammen. Ja, du hast mir nämlich auch geschrieben, was mich dann gleich so ein bisschen neugierig gemacht hat, dass du selbst mal so ein bisschen MMA trainiert hast oder hast du es richtig trainiert oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich habe vor 2 Jahren angefangen, hobbymäßig. Ich bin jetzt 30, also ich habe mit 28 angefangen, was halt immer heißt, da kannst du sowieso nicht komplett ernst trainieren. Hab dann aber relativ schnell Gefallen dran gefunden, gerade am Bodenkampf. Und habe auch echt viel trainiert, bin auch auf Turniere gegangen und würde mal behaupten, dass ich für einen Amateur auf einem recht guten Level eigentlich bin. Wie bist du da, also gab es bei dir eine andere Kampfsportart, von der du gekommen bist dann zum MMA oder? Nee, gar nichts. Ich habe immer Interesse dran gehabt, aber halt ich war am Joggen, ich habe Fitnessstudio und alles gemacht, hatte aber immer Lust drauf, aber es gab MMA, ich wohne hier in einem Kaff, so ich sag mal Richtung Bielefeld, da ist nicht viel. Und dann habe ich zufällig eine Anzeige gesehen, bin da hingegangen und habe mich sehr, sehr gut mit dem Cheftrainer angefreundet, dass wir halt wirklich viel, auch 3-4 Mal die Woche trainiert haben. Und dann ist es geblieben. Ich habe mich jetzt allerdings am Anfang des Jahres einmal verletzt und vor kurzem ziemlich schwer beim Jiu-Jitsu. Und ja, im Moment liege ich flach. Oh, das geht jetzt nicht so gut. Aber du hattest also praktisch dann schon Amateurkämpfe, oder? Ich habe keine Amateur-MMA-Kämpfe. Das habe ich mich mit 28, wie gesagt, das freut mich nicht. Aber ich war auf mehreren deutschen Turnieren vom Bodenkampf. Und auch auf ein paar Seminaren. Es gibt so ein paar wirklich sehr gute in Deutschland. Und war auch so Bodenkampfturniere, um mal reinzuschnuppern. Aber das ist schon krass. Also die Szene ist schon übel, was du da für Leute hast, die da mit iPads aus Österreich kommen. Und gegen den hast du vor 2 Jahren gekämpft. Der macht immer der und den Move. Und du bist da so mit deiner kleinen Truppe und denkst dir, scheiße, das ist vielleicht ein bisschen heftig. Ich habe das nur mal gesehen im Vorfeld zu UFC Berlin, als ich mir viele Peter Sobota-Videos angeguckt habe. Mhm. Er ist ja auch so ein Grappling-Spezialist und ist auch viel bei, oder gibt viele Seminare und hat auch eine relativ lange Zeit jetzt zuletzt selber bei den Turnieren mitgemacht immer wieder. Und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, die haben gefühlt eine ähnlich große Fanbase wie ja, ich sag mal so lokales MMA oder lokale MMA-Events. Also da war ich schon überrascht. Dass ja, es ist halt echt schon, wir kamen dahin so ganz unbeholfen und also da ist einiges los. Hätte ich niemals gedacht und noch gutes Ansehen. Und wie gesagt, die Leute kamen teilweise aus der Schweiz. Da war einer, der ist morgens hingeflogen für das Turnier und abends zurück. Aber trotzdem total in der Nische. Also von außen kriegt man nichts mit davon. Also das ist verblüffend. Aber das ist interessant. Das heißt, du hast dann nochmal, oder prinzipiell, wenn du die UFC guckst, denke ich mal immer nochmal einen anderen Blickwinkel auf das, was da gerade im Octagon passiert. Also ist das so ähnlich, dass du dann wirklich einen Kampf anguckst und denkst, Mensch, da hätte er jetzt aber anders reagieren können oder oh, cool, wie er das jetzt gelöst hat? Oder? Ja, ich bin jetzt nicht so weißt du, total der Master und hab da voll die Ahnung, aber also als ich habe UFC damals auf DSF geguckt und hab schon gedacht, okay, Bodenkampf, langweilig, die hauen sich nicht in die Fresse, ist total langweilig. Und wenn ich jetzt sehe, dass 2 richtig gute Leute am Boden sind, dann siehst du schon, ach, guck mal, der bereitet da den Move vor und der versucht da irgendwas. Und es ist schon, man guckt's anders und man hat auch so Kleinigkeiten. Also wenn ich mit meinen Kumpels gucke, die dann nicht so viel Ahnung haben, dann macht er irgendeinen ganz langweiligen Sweep, wo ich dann total abgehe und sage, saugeil, super genial gemacht. Und die Leute sitzen neben dir und denken, du hast eine Waffe. Ich kann es nachvollziehen, aber bei mir ging das so ein bisschen, also ich bin immer noch nicht der größte Grappling-Fan oder Bodenkampf-Freund, sondern schon, ich stehe eher dann doch, wenn die Fäuste geschwungen werden, mehr drauf. Aber die Gracies mit ihren crazy Breakdowns haben mir da irgendwie so einen kleinen Zugang verschafft. Die fanden ja nicht immer ganz geil, die Videos, und die erklären ja dann auch, ich sag mal so, die erklären dir jetzt vielleicht nicht unbedingt jedes Mal, wie du von diversen verschiedenen Positionen dich dann wieder befreien kannst und so, aber die erklären dir erstmal die Basics, damit du überhaupt verstehst, wie du so irgendein Submission Hold ansetzt. Und wenn du das dann weißt, wie du halt sagst, dann erkennt man im Vorfeld natürlich auch, wenn der eine versucht, da den Arm unterm Bauch durchzuziehen oder so, dann versteht man, okay, das könnte jetzt das sein. Meistens liege ich natürlich völlig falsch, aber immerhin. Ich hab da auch. Wenn die dann manchmal irgendwas machen und dann kommt der Armbau und ich dachte, er macht was ganz anderes. Aber wie gesagt, man guckt schon und denkt sich so, ah cool, was er da gemacht hat, so eine Kleinigkeit und da macht er irgendwas. Ja, man macht sich halt mehr Gedanken dann, wenn man so ein bisschen mehr versteht. Aber wenn man überhaupt keine Ahnung hat vom Bodenkampf, dann ist es auch wirklich oft schwierig. Ja, du, selbst wenn der Bodenkampf magst, denkst du bei manchen Kämpfen, es ist Qual, wenn dann wirklich gar nichts passiert. Ja, wenn es nur darum geht, den Gegner auf dem Boden zu kontrollieren, ohne großartig jetzt da versuchen, einen Finish irgendwie anzubringen oder so, das genau. Haben wir auch schon häufiger mal erleben müssen. Aber gut, könnte ganz interessant werden für heute, wenn da jemand mitsendet, der selber schon mal aktiv gekämpft hat. Hast du, das muss ich auch noch fragen, hast du schon irgendwie dann im Training einen Kampf bestritten, mal komplett ohne Schutz und... Ja, wir haben auch Bodenkampf gemacht mit Ground and Pound bei, halt jetzt nicht 100%, aber ich habe auch schon das eine oder andere Pfeilchen kassiert und gesagt, jetzt im Training habe ich mir komplett das Knie zerstört beim Bodenkampf, was aber eher in einer lockeren Sparring-Session passiert ist. Es passiert schon mal und ich habe auch schon mal einen hinters Ohr gekriegt, dass ich einfach mal umfalle und wieder aufstehe. Das würde ich gerne fragen. Ja, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe eine abgekriegt, bin wirklich einmal so nach hinten gerollt und stand wieder, habe gar nicht so richtig kapiert, was los war. Und ja, da hat das Trommelfell hingetroffen, da war mal kurz Schluss. Also ich habe auch schon mal gut einen aufs Auge gekriegt. Also das heißt, es war ein kompletter Knockout. Ja, also ich war nicht weg, aber ich bin halt echt einmal um und wieder hoch. Ich habe es gar nicht richtig gemerkt. Aber das war schon, da denkst du dir so, wow, das heftig. Ist, was ich mich immer frage, wenn du diese wirklich extrem schweren Knockdowns oder Knockouts siehst, wo die dann wirklich, also du siehst den einfach noch bei der Verkündung der Entscheidung, siehst du den immer noch an, dass die völlig weggetreten sind. Da würde ich echt mal gerne wissen, wie das so, was da passiert, also ob die sich daran erinnern können. Die meisten können sich, glaube ich, gar nicht daran erinnern, so an die letzten Sekunden und auch an die Zeit dann danach, selbst wenn sie wieder wach waren. Und das würde mich mal interessieren, ob es da Leute gibt, die da so ein bisschen drüber quatschen können. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nie so einen kompletten Knockout kassiert oder so, aber das war schon, also du kriegst irgendwie alles gar nicht mit, das ist schon seltsam. Das klingt sehr, sehr, sehr, sehr abgefahren. Man nimmt das immer so beiläufig mit, also man guckt es halt an, ja, ausgenockt, aber es ist schon ein bisschen seltsam. Also das, ich habe mir ja mal überlegt, ich habe ja mal für 2-3 Wochen geboxt, ja, und dann habe ich mir mal überlegt, ob ich den Boxtrainer fragen soll, ob der mir einfach mal eine gegens Kinn zimmert. Damit das kannst du auch leichter haben. Du wohnst ja in Berlin. Geh doch einfach abends raus. Ja, wahrscheinlich. Aber ich wollte einfach mal wissen, wie das ist. Aber ich habe es mir dann nicht getraut, bin ich ganz ehrlich. Also mir haben die Körpertreffer gereicht. Weil da, wo ich, also wenn du anfängst mit Boxen, so war es jedenfalls bei uns, gab es halt die Regel nicht ins Gesicht, nur auf den Körper. Und die Körpertreffer kann man jetzt auch nicht so verstehen, dass der vorher durchgezogen hat. Es war mehr oder weniger dann so, ich sag mal, vielleicht gerade so ein Jab oder so. Und das hat mir aber dann schon gereicht. Da habe ich gedacht, ach, das ist vielleicht doch nicht meine Sportart. Ja, man kriegt eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl. Also wenn du richtig mal einen abkriegst, wirklich nur ein Jab ins Gesicht, wenn du reinläufst, denkst du dir auch so, muss ich nicht immer haben. Also das ist schon eine Sache, der kann schon wo ich mir auch dachte. Ich habe mir auch manchmal gedacht, so, eigentlich kannst du es auch sein lassen. Ja, nee, aber ich kann es verstehen, dass man, also ich konnte mich dann nicht so richtig vom Boxen lösen, aber die Zeit oder der Zeitmangel hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann es nicht mehr machen, weil irgendwie hat es dann immer wieder was Faszinierendes, auch wenn es abgefahren ist, dass man sich halt, wie gesagt, von anderen Leuten ins Gesicht schlagen lässt, aber wir reden das eine. Danach hast du eigentlich immer ein geiles Gefühl und fühlst dich sehr entspannt und es war schon interessant, was so Combat-Sportarten mit einem machen. Habe ich auch von Karate-Kämpfern auch gehört, die dann da trainiert haben, dass die dadurch einen gewissen Ausgleich finden für sich. Ist ja jetzt auf jeden Fall, ja. Das ist, also du powerst dich ja schon aus. So soll es ja sein. Und das macht schon Spaß. Gut, bevor wir loslegen, muss ich natürlich noch jemanden danken, und zwar der David. Der David hat uns 10 Euro gesendet via PayPal für Auphonic. An dieser Stelle nochmal an alle, die in den letzten Monaten dann auch mal einen Zehner oder mehr sogar rüberwachsen lassen haben. Vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Das hilft uns natürlich sehr, weil, ganz ehrlich, wir sind wirklich schon wieder an der Kapazitätsgrenze und es könnte gut sein, dass wir jetzt dann doch sogar auf Phonik nochmal aufstocken müssen, um ja weiterhin, sag ich mal, von der Audioqualität auf einem ähnlichen Level arbeiten zu können. Und vor allem die Post-Production, also das, was ich danach machen muss, das Veröffentlichen, damit das weiterhin so einfach bleibt. Also David, vielen, vielen Dank und auch an die ganzen Jungs, die vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wann wir die Aktion das erste Mal erwähnt haben, uns da unterstützt haben. So, jetzt aber ins Eingemachte und Paddy, wir haben gestern so ein bisschen geschrieben, über was wir eigentlich heute sprechen wollen und da wussten wir natürlich noch nicht, dass die größte News in dieser Nacht erst bekannt wird sozusagen. Und zwar die meisten werden es mit Sicherheit mitbekommen haben. Chris Weidman hat sich verletzt. Sein Kampf gegen Vitor Belfort bei UFC 181 wurde verschoben auf Februar. Weidman hat sich die Hand gebrochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, habe ich auch gelesen. Dann stimmt das, Gott sei Dank. Und ja, wird wie gesagt ausfallen. Sein Coach Ray Longo hat noch erzählt, dass der damit jetzt schon länger Probleme hat. Also das sei jetzt nicht irgendwie eine Verletzung, die gestern passiert ist, sondern Chris Weidman muss sich damit schon lange geplagt haben, mit diesen Verletzungen in der Hand, ja, kann man, denke ich mal, so sagen. Auch im Kampf gegen Lyoto Machida soll er da schon Probleme gehabt haben. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, das sich jetzt schon länger durchzieht. Und vielleicht hat es jetzt den letzten Knack getan oder weiß der Kuckuck, was da jetzt passiert ist. Auf jeden Fall, Weidman verletzt, ist raus, UFC 181 findet natürlich trotzdem statt. Es gibt ja noch einen anderen guten Kampf. Anthony Pettis gegen Gilbert Melendez und Johnny Hendricks gegen Robbie Lawler 2 ist der Ersatzkampf für den ausgefallenen Whiteman-Belfort-Kampf. Paddy, da frage ich erstmal dich. Hendricks gegen Lawler 2, ist das nicht der bessere Main-Event? Der bessere vielleicht, aber ich glaube, spannender ist der andere Kampf, ist der Vitor-Whiteman-Kampf, einfach weil man jetzt schon länger drauf wartet. Und die haben sich einfach noch nicht getroffen. Ich weiß nicht, es ist halt, Weidman hat immer noch so ein bisschen den Ruf, dass er sich beweisen muss. Meiner Meinung nach immer noch, leider. Ich finde, er hat sich bewiesen, aber ich glaube, die Welt wartet mehr auf den Kampf. Es ist ein guter Ersatz, aber es ist einfach schade. Es zieht sich immer weiter nach hinten. Und wie gesagt, jetzt muss Vitor sein ganzes Trainingscamp umstellen. Wann er in Becher pinkeln muss, passt auch alles nicht mehr. Ich weiß ja nicht. Ja, das Ding mit diesen Beweisen, das will ich nochmal kurz aufgreifen, weil mir kam es ein bisschen so vor, dass die Leute schon im letzten Kampf gegen Lyoto Machida überzeugt worden von Weidman, aber die letzten beiden Runden haben dann nochmal eine Frage offen gelassen, weil da hat ja Weidman dann schon nochmal ganz ordentlich kassiert von Lyoto Machida und dann hat man sich schon gedacht, okay, vielleicht hat Machida zu verhalten angefangen in den ersten drei Runden, wenn er vielleicht gleich eine höhere Pace an den Tag gelegt hätte, hätte er vielleicht Weidman in ärgere Probleme versetzen können. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Vitor Belfort unbedingt eine höhere Pace an den Tag legen kann, vor allem jetzt ohne, wahrscheinlich ohne TRT, aber dafür mit TNT, hat er ja gesagt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass Vitor Belfort ohne sein Testosteron-Spritzchen Weidman nicht das Wasser reichen kann. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das ein relativ ernüchternder Kampf sein wird für Vitor Belfort. Und ich freue mich auf den Hendricks-Lawler-Kampf. Es gibt aber einen kleinen Punkt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Das ist, dass Ted Earhart, das ist der Manager von Johnny Hendricks, vor ein paar Wochen gesagt hat, Johnny braucht noch bis Februar. Vorher kann er nicht kämpfen. Jetzt sagt er, Johnny ist nahe an die 100%, kann also kämpfen. Und natürlich haben dann sofort die ganzen Journalisten gefragt, ja Moment mal, du hast das letzte Mal gesagt, der braucht noch bis Februar. Und das hat er so erklärt, dass er dachte, dass eigentlich alle Pay-Per-View-Slots ausgebucht seien bis Februar. Und deswegen hätte er das gesagt. Das klingt für mich, gelinde gesagt, ein bisschen aus den Haaren herbeigezogen. Unterm Strich möchte ich Folgendes sagen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Hendricks eben nicht bei 100% sein wird. Ja, das hast du aber letzter Zeit irgendwie immer. Irgendwie ist kein Kämpfer bei 100%, immer ist irgendwas. Ganz ehrlich, wenn er antritt, dann ist es halt so. Wenn er wird jetzt nicht gedrängt, der Kampf steht schon länger feste. Und ich denke mir jetzt jedes Mal, man sagt ja, sie sind immer alle verletzt. Alle haben mal den Fuß gebrochen, alle haben die Hand gebrochen und du wirst niemanden finden, der 100% fit ist. Und Pettis ist auch die Frage, ob der Kampf stattfindet, ist ja auch immer, bis einen Tag vorher oder bis er bei den Reigns war, glaube ich das auch nicht, ja, dass er sich nicht noch irgendwas bricht oder so. Also im Moment ist irgendwie, ist es seltsam. Dieses Jahr ist auf jeden Fall ein schlechtes Jahr, was Verletzungen und so angeht für die UFC. Aber wenn du gerade sagst, der wird ja nicht gedrängt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Wanderlei Silva. Da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Das würde ich gerne separat behandeln, wenn okay, du das weil das Video. Dann schneide ich es nur kurz an. Er hat ja genau das Gegenteil gesagt. Er hat ja gesagt, man wird mehr oder weniger schon gedrängt. Aber wir sprechen das nachher noch an, denn da habe ich auch eine ganz besondere Meinung dazu. Gut. Ja, das ist super. letzten Endes müssen wir jetzt damit leben. Ein weiterer Kampf, auf den wir uns gefreut haben, wird aufs nächste Jahr verschoben. Gefühlt wird das geilste erste Vierteljahr in der UFC, das wir seit Langem erlebt haben, mit Kämpfen Nick Diaz gegen Anderson Silva, jetzt der Whiteman-Kampf ist im Januar und im Februar und natürlich DC gegen John Jones. Der Kampf findet ja auch dann im Januar statt, sehr wahrscheinlich. Übrigens, John Jones hatte ja heute und auch Daniel Cormier seine Anhörung aufgrund, oder erinnert euch mit Sicherheit noch, es gab diese Pressekonferenz 178 und dann gab es diese Schlägerei. Heute war die Anhörung und es gibt sogar schon erste Urteile, sehe ich gerade nebenbei. Habe ich es mir noch gemerkt, aber jetzt habe ich es dann doch vergessen. Jetzt habe ich es aber wieder hochgeholt. $50,000 Strafe muss John Jones zahlen und 40 Stunden Community Service leisten, also wahrscheinlich Arbeitsstunden in Las Vegas. Die kennen ihn doch. Ja, kennen ihn doch alle mittlerweile, glaube ich. Ja, pass mal auf, ich habe vorhin auf Twitter von ihm einen Tweet gelesen. Da hat er gesagt, dass sein größtes Problem diese 40 Arbeitsstunden sind, weil er sich gerade auf den wichtigsten Kampf seines Lebens vorbereiten muss. Mhm. Und die darf er sich jetzt nicht einplanen, oder was? Ich weiß es nicht. Offensichtlich hat er damit ein Problem jetzt. Und außerdem hat er noch erzählt, dass er einen sechsstelligen Vertrag mit Nike aufgrund des Vorfalls verloren hat. Oh, das wäre interessant. Das wäre interessant zu sehen, ob er wirklich Nike nicht mehr hat. Nee, die Frage ist, hat er Nike nicht mehr oder hat er nur, was weiß ich, vielleicht eine Extension des Vertrags oder irgendwie jetzt dadurch irgendwie einen neuen Deal irgendwie sich durch den Lappen gehen lassen? Außerdem behaupten kann er natürlich viel. Also, und jetzt mal ehrlich, Nike weiß doch, es ist noch mehr Aufmerksamkeit. Also ich glaube nicht, dass Nike sagt, oh, wir wollen unbedingt mit keinem Boomer was zu tun haben, dann hätten sie John Jones eh nicht unter Vertrag genommen. Der hat genug Mist am Stecken und weil er sich jetzt einmal geprügelt hat und einen Kampf noch hype, wo den vielleicht noch mehr Leute sehen, wo Nike noch mehr Werbung machen kann, das glaube ich nicht. Ja, vor allem würde ich keinen UFC-Fighter sponsoren, wenn ich mit irgendwie so Gewaltsachen ein Problem hätte. Aber das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, kann man sagen. Also ja, es ist auf jeden Fall mal interessant, das zu verfolgen. Dass sie bestraft wurden, finde ich auch interessant, weil so gefühlt war das jetzt, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es sah spektakulärer aus, als es im Endeffekt war. Aber gut. Wäre das auf der richtigen Weigh-In-Bühne passiert, wäre das alles gar nicht so hochgeschaukelt gewesen. Ja, dadurch, dass die da hinten so runtergeflogen sind, genau. Die Leute sich erschreckt haben. Öffentlichkeit halt, also. Und Conor McGregor Selfies geschossen hat, das... Werde ich auch nie vergessen. Gut, aber zurück zu der Whiteman-Geschichte. Im Endeffekt haben wir aber alles dazu gesagt. Kampf ist verschoben und Hendricks gegen Lawler. Ja, da könnte ich dich vielleicht nochmal kurz fragen. Bei Hendricks gegen Lawler, wen hast du denn da auf deinem Zettel? Weil es war ja im ersten Kampf wirklich eng und es war vor allem, ich glaube, dies Jahr mit der beste Kampf, den wir gesehen haben. Also ich hoffe auf Lawler, weil ich Hendricks überhaupt nicht leiden kann. Seine ganze Art, also ich mag den überhaupt nicht. Und ich glaube, dass Hendricks ein bisschen selbstsicher wird, seit er gegen GSP so gut war und er ist immer so ein bisschen, er trauert seinen letzten Kämpfen immer hinterher, also nach dem Motto, ich war sowieso viel besser. Ich weiß nicht, also ich glaube, Lawler hat einfach ein bisschen mehr Opportunity drin. Der eine große Fresse auch immer, der Hendricks in Interviews. Das ja, und ich finde ihn so unsympathisch. Ja. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass der jetzt schön mit seinem Titel ein bisschen rumspaziert, ist vielleicht alles nicht mehr ganz so, ist eine Unterstellung von mir, aber da kommt er rüber. Und ich glaube, Lawler weiß, dass er jetzt nochmal eine Chance hat und dass er auch, er war ja wirklich gut, also da fehlte ja nicht viel. Ich hoffe, dass Lawler das Ding macht. Ja, es gab dieses tolle Bild in der letzten Runde, als er am Boden saß und Hendricks ihm irgendwie das Leben schwer gemacht hat. Er sich da aus einem, es war ja kein Submission-Hold, aber Hendricks hat ihn praktisch auf dem Boden fixiert. Lawler konnte sich daraus nicht befreien, weil Hendricks natürlich der bessere Wrestler war. Und dann hat er doch diesen komischen Blick da so gemacht, Robbie Lawler, so in der Art, wie scheiße, ich hab's jetzt hier gerade verschissen. Und vielleicht hat er daraus gelernt. Also... Ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht so richtig, für wen ich da sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag Hendricks von seiner Art nicht so sehr, aber ich habe bei Robbie Lawler in jedem Kampf das Gefühl, okay, jetzt sehen wir wieder den richtigen Robbie Lawler. Bis jetzt ist der auf so einer Hypewelle geschwommen und jetzt wird er wieder abstürzen, aber es passiert nie. Also muss ich langsam wahrscheinlich meine Meinung ein bisschen revidieren und sagen, nee, Lawler ist definitiv vielleicht auf Champion-Niveau. Es ist schon heftig, was mit ihm passiert ist, seit er zurück ist, wirklich. Also man, der denkt immer, okay, noch ein Kampf, aber seit er das Ding mit Hendricks so überstanden hat, sage ich mal, und sich ja gut präsentiert hat, es wäre echt schade, ich glaub's nicht. Ja, vielleicht wird er auch nach 2 Sekunden ausgemacht, ne? Das weiß man ja nie bei Hendricks. Es wird aber ein extrem spannender Kampf, also ich freue mich auf diesen Kampf wirklich ungemein und vor allem, wenn McDonald seinen Kampf gegen, ich glaube, der trifft auf Tarek Seferdin jetzt demnächst, im 4. Oktober, wenn Rory McDonald den Kampf gewinnt, dann haben wir natürlich danach so oder so auch wieder einen geilen Championship-Fight. McDonald Hendricks halt oder McDonald gegen Lawler. Also das, die Division gefällt mir schon sehr, sehr gut, Welterweight. Muss man definitiv weiter im Auge. Er ist einfach ein bisschen ausgeglichener. Die ersten 5, 6 sind schon ganz gut. Ich bin ja auch ein riesen Carlos Condit-Fan. Es ist sehr, sehr schade, dass der verletzt ist. Aber wenn der auch noch mit drin wäre jetzt in der Geschichte, also da ist ja einiges. Es sind zwar fast alles schon Rematche, McDonald, Condit und alles, es wären zwar Rematche, aber trotzdem ist eigentlich alles interessant, weil die sich doch mega weiterentwickelt haben. Also McDonald gegen Condit ist so ein Kampf, den will ich unbedingt nochmal sehen. Weil damals war es halt, waren beide Kämpfer, das waren andere Kämpfer, als sie jetzt sind. Definitiv. Ja, beide haben sich extrem weiterentwickelt. Und den will ich auf jeden Fall noch sehen. Und ja, auch wenn man guckt, Hector Lombard, der jetzt offensichtlich im Welterweight die richtige Gewichtsklasse gefunden hat, den muss man auf dem Zettel haben. Mit Nick Diaz vielleicht mit einem Fragezeichen. Ich sag ja, wenn der gegen Anderson Silva gewinnt, was schwer wird, aber nicht unmöglich, muss man mal gucken, ob er sagt, als er wieder im Welterweight antritt, und dann ist er definitiv auch noch mal ein Contender. Also schöne Also wer Anderson Silva schlägt, wäre immer ein Contender, aber ich finde, dass Nick Diaz seit 2 oder 3 Jahren überhaupt keinen Anspruch mehr hat, den er immer hat. Er will immer 50.000 Milliarden Dollar, er will um den Titel kämpfen, er verliert seine Kämpfe, und ich finde, er sieht auch teilweise, also gegen Condit, dass der nimmt, wenn er es nicht ernst nimmt, also ich finde es total überzogen, wie er sich immer präsentiert. Ich hoffe, dass er so dermaßen ausgenutzt wird. Er verkauft also halt gut die Fights. Das ist immer das, wo ich auch immer so überlege, ist das eigentlich richtig? Also für mich ist ein noch krasseres Beispiel J.S. Sonnen, der sich einfach mal so ein John Jones Kampf erquatscht. Das ist irgendwo schon ein Talent, dass du das drauf hast und das so hinbekommst. Und ich meine, alles spricht auch für ihn. Leute wollten diesen Kampf sehen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass alle sagen, oh Gott, wir wollen den Kampf nicht sehen. Nee, alle wollten diesen Kampf sehen. Der Pay-Per-View lief ganz gut. Und im Endeffekt hätte aber jedem klar sein müssen, dass er überhaupt keine Chance hat gegen John Jones. Und das ist immer so eine Sache. Ich meine, es ist halt einfach kein Sport so wie Fußball zum Beispiel, wo man... Oder obwohl, da gibt's halt auch diese Upsets. Da gibt's halt auch mal einen Drittligisten, der einen Bundesligisten aus dem DFB-Pokal schmeißt. Wenn der Ringrichter John Jones C gesehen hätte, wäre Sonnen Champion geworden. Ja, das darf man nicht vergessen. Das wäre das absolute, das wäre überhaupt nicht gegangen. Ja, das wäre wirklich, also es wäre interessant gewesen, wie sich dann die Division weiterentwickelt hatte. Also hätte, wir sind, glaube ich, alle ganz glücklich, dass es so nicht gekommen ist. Ich glaube, sie wäre implodiert. Ja, wahrscheinlich hätten sie direkt abgeschossen. Beschlossen. Ja. Was auch natürlich diese Woche interessant war, oder in den letzten 7 Tagen, Thiago Silva. Wir haben hier letzte Woche noch drüber gesprochen, wie sinnvoll das ist, Thiago Silva wieder zu verpflichten, nach allem, was da passiert ist mit seiner Frau, mit der Parkplatzgeschichte und Herrn Popovic. Alles sehr mysteriös gewesen, dass er vor allem, er wird nicht freigesprochen, sondern der Fall wird eingestellt, und am selben Tag verpflichtet die UFC ihn gleich wieder, was auch irgendwie komisch ist. Tja, jetzt wurde er wieder entlassen. Ich denke mal, die Videos wird jeder gesehen haben. Da sieht man einen ziemlich zugedröhnten Thiago Silva. Ich weiß nicht, ich glaube, der war total voller Koks oder so. Mit einer Knarre in seiner Küche stehen. Man hört die ganze Zeit seine Frau. Paddy, hast du die Videos auch gesehen? Ja, ich war immer ein Thiago Silva-Fan, weil ich mag einfach, er kommt in den Oktagon und du denkst, okay, er bricht ihn jetzt um. Ist ihm egal, er bricht ihn jetzt um. Er sah die letzten Kämpfe nicht gut aus, dann hat er gesagt, okay, bring ich meine Frau halt um, irgendwen bringe ich um. Aber also das Video ist der Wahnsinn. Und jetzt so nach dem Motto, es ist nie passiert, ist halt one work, es ist nicht passiert. Es ist der Wahnsinn, es ist einfach lächerlich. Weil es werden Leute entlassen für andere Sachen. Ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, sie holen ihn und jetzt ist er wieder weg. Also es ist eine Witzgeschichte. Was natürlich auch verwunderlich ist, er wird wieder eingestellt von der UFC und 5 Tage später ist er bei der MMA Hour zu Gast und gibt ein Interview. Ich meine, so blöd wird er ja nicht sein und nicht wissen, dass erstens mal Helwani ihn darauf anspricht, was da vorgefallen ist, und zweitens mal wird er sich auch an den Vorfall noch einigermaßen erinnern können. Ja, wer weiß. Wer weiß, aber vielleicht hat er mal die Videos gesehen. Also er weiß gar nicht, um was es geht. Das kann natürlich auch noch sein. Aber sich da hinzustellen, nach 5 Tagen ein Interview zu geben und zu sagen, das ist alles Quatsch, was die erzählt, die lügt, also so bescheuert kann man eigentlich fast nicht sein, aber man sieht, dass Thiago Silva es da wirklich dann auf ein ganz neues Level bringt, die Blödheit. Und also das ist die einzig richtige Entscheidung, dass Thiago Silva entlassen wurde von der UFC, und ich hoffe, dass wir den auch nicht mehr sehen, weil das beschmutzt den ganzen Sport, und das ist immer Wasser auf die Mühlen von den Leuten, die immer behaupten, dass die UFC eine Sportart für Verrückte sei, Gewalttäter etc. pp. Und so Leute musst du auch entlassen. Das hat einfach keinen Sinn. Ja, das ist der eine Fall, der halt immer wieder rausgegraben wird, wenn irgendwas ist. Richtig. Das wird der erste sein. Und vielleicht haben sie nur eingestellt, um ihn nochmal zu entlassen, weil einmal Feuer nicht reicht. Ich weiß nicht, also dass sie ihn überhaupt eingestellt haben, ist einfach bescheuert. Vor allem, er war verletzt. Er hätte bis März oder Februar nicht mehr kämpfen können jetzt. Also es war jetzt nicht so, dass sie den in zwei Wochen hätten irgendwo einsetzen können. Er ist sowieso verletzt. Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir warten jetzt noch ein bisschen ab oder so. Jetzt, das Merkwürdige ist erstens, nachdem sie ihn wieder eingestellt haben, ging überhaupt kein Shitstorm irgendwie durch die Medien in den USA. Und auch die MMA-Seiten haben sich relativ zurückgehalten. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es gab natürlich schon so ein bisschen Naserümpfen, was macht denn der jetzt wieder da? Aber es ging eigentlich. Und das finde ich schon merkwürdig. Und jetzt, ja, es gibt halt die Videos, er wurde halt entlassen und ja, leck mich. Wenn du überlegst, dass Cormier und Jones jetzt vor einer Anhörung sind, wegen einer Schlägerei beim Staredown und er halt so ganz sachlich, ja, er ist wieder in der UFC und alles ist gut, ja, er ist wieder entlassen von der UFC, alles ist gut. Das passt einfach alles nicht zusammen. Ja, es sieht immer ein bisschen schlecht aus von außen. Das muss man definitiv so sehen. Wer auch nicht ganz entlassen, aber immerhin suspendiert wurde, ist Anthony Johnson. Und das genau. Ja, ist natürlich ein bisschen scheiße, weil Anthony Johnson hat uns natürlich tierisch Spaß gemacht zuletzt und hat da kräftig mitgemischt im Light Heavyweight. Und ich denke mal, nicht wenige sind der Meinung, dass er eigentlich die Nummer 2 hinter Cormier aktuell ist, vielleicht noch vor Gustafsson. Wir haben uns schon auf den Kampf gefreut, Johnson gegen Gustafsson. Jetzt wurde er suspendiert, die Geschichte ist relativ schnell zusammengefasst. Eine Ex-Freundin von ihm, die Mutter zweier seiner Kinder, hat erzählt, dass Johnson, ich glaube, vor 2 Jahren ihr mal 2 Zähne ausgeschlagen hat. Was natürlich gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht besonders gut rüberkommt. Johnson sagt, das war so nicht, das ist nie passiert. Und die UFC hat gesagt, okay, wir suspendieren dich jetzt erstmal und gucken mal, was wir da über diesen Vorfall herausfinden und dann entscheiden wir weiter. Ja, da gibt es noch ein tolles Detail. Und zwar, er hatte ja 2 Zähne aufgeschlagen, was natürlich gar nicht geht, außer sie werden verheiratet, das wäre okay. Aber er hat ihren Hund entführt. Er hat ihren Hund entführt, ja. Und das war wohl auch noch Gegenstand, weil es hieß, ja, er hat die Windel weichgeschlagen und er hat ja auch ihren Hund entführt. Also das ist mit Bestandteil dieser Anzeige, die er jetzt gegen sich hat und die Vorwürfe. Also, okay, also das mit dem Hund geht natürlich gar nicht, da hast du natürlich absolut recht. Ich glaube, darum geht's der UFC auch gerade. Das kann ich ja nicht machen. Gewalt gegen Tiere, vielleicht auch noch irgendwie vom Lidl angebunden oder so. Nein, das ist echt. Oder war es draußen 40 Grad und der hat das Fenster irgendwie dann nicht richtig runtergelassen und der Hund saß drinnen und hat sich da irgendwie gefürchtet. Nee, Spaß beiseite, also das ist natürlich auch wieder so ein, oder was heißt Spaß beiseite? Ich finde den Umgang jetzt mit diesem Fall, finde ich eigentlich gut gelöst von der UFC. Dass man nicht sagt, wir entlassen dich hier sofort und die Schotten sind dicht, sondern dass man erstmal sagt, okay, pass auf, wir brauchen mehr Informationen, deswegen bist du suspendiert. Was eigentlich so viel heißt wie, wir machen erstmal gar nichts, aber es sieht nach außen gut aus. Weil er hat ja keine Einbußen dadurch, er hatte keinen Kampf, der ansteht. Im Endeffekt, ja, es ist völlig Latte, ob er jetzt suspendiert ist oder nicht. Ja, glaubst du denn, wenn er angenommen hätte, seine letzten 2 Kämpfe verloren und wäre nicht in den Top 10, die hätten genauso das mit ihm gemacht? Konkret gesagt, wenn er Nobody gewesen wäre. Richtig. Dann glaube ich nicht, weil da gab es ja die Geschichte mit Will Shope vor anderthalb Jahren oder wann. Ja, genau. Und das ist halt auch wieder immer die Sache, wo jetzt noch ein bisschen, wo es jetzt eigentlich der richtige Umgang ist, aber das ist auch nur der richtige Umgang, weil sie wissen, dass der Typ nochmal ziehen könnte. Wobei man natürlich dazu sagen muss, bei Will Shope war noch ein Problem, dass er davon der UFC nichts erzählt hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Anthony Johnson irgendwie mal gesagt hat, ja, da gab es einen Fall, aber das stimmt alles nicht und er hat es halt angegeben, aber nicht großartig darüber gesprochen oder ob die UFC davon jetzt auch nichts gewusst hat. Wenn's bei beiden Fällen also praktisch Parallelen gibt, sprich die UFC wusste nichts davon, dann ist es merkwürdig, dass sie sagen, okay, wir warten erstmal ab. Weil bei Will Shope hat man so reagiert, dass man am Kampfabend oder einen Tag vor dem Kampf, sowas glaube ich, nach den Weigh-ins gesagt hat, so, der Kampf findet nicht statt und übrigens, du bist auch entlassen. Genau, erinnere mich so ein bisschen an die Drogentests bei der WWE vom Umgang her. Tja, genau, da wird dann mit zweierlei Maß gemessen und so, alle sind alle clean, die Leute. Ich finde es immer lustig, wenn ich Brock Lesnar zum Octagon, zum Ring kommen sehe und den dann vergleiche mit dem Brock Lesnar, der gegen Alistair Overeem gekämpft hat. Genau, ganz anders, also das ist ja wieder... Das ist schon merkwürdig. Mit Vitor ein bisschen abgehangen. Ja, die haben auf jeden Fall denselben Trainer. Das würde ich auch so bestätigen, ja. Das war schon beeindruckend. Ich frage mich auch, wie das Bobby Lashley macht bei Bellator. Ich weiß nicht, ob du TNA guckst. Ich gucke es nicht mehr. Ich konnte es mir irgendwann nicht mehr antun. Jetzt, wo AJ Styles weg ist, geht es für mich einfach nicht mehr. Ich verfolge aber Bobby Lashley natürlich ein bisschen mit. Und ich fand ihn in der WWE schon immer imposant. Wirklich imposant. Ja, und der kommt ja bei Bellator. Ja, es ist ein Bellator, ne? Schon, aber man sollte ja eigentlich denken, in einer gewissen Art und Weise gibt es Regeln, an die sich alle halten sollten. Aber man sollte auch denken, dass bei einer Bellator-Promotion niemand mit einer Maske auftritt und enthüllt wird, den keiner kennt. Aber ich glaube, Bellator ist nochmal das TNA des MMAs. Also es ist schon... Ich finde es bewundernswert, dass bei dieser Aktion, also bei der Stefan Borner-Aktion, das Publikum nicht total geboot hat. Es war ja halt so ein Quatsch. Und wie du halt auch richtig sagst, kein Schwein wusste, wer das ist. Umso blöder war's, aber gut, das ist auch eine Geschichte. Ich glaube, die waren geschockt, dass sie sowas miterleben. Oder sind eingepennt schon vorher, das kann natürlich auch sein. Kann auch sein. Fast mal langweilig war. Wenn Anderle Silvas Rücktritt, haben wir vorhin auch kurz schon angerissen. Oh, ja. Anderle Silva hat ein Video veröffentlicht, 13 Minuten lang, wo er wüst auf die UFC einschimpft, was das für Dreckschweine sind. Mit Gitarrenmusik. Wenn er die Silvers Videos sind immer mit einer hervorragenden Musik unterlegt. Also, was Musik angeht, ist das, glaube ich, die Nummer 1 im MMA-Business. Also ich dachte gestern, ich gucke das Doing-Video und wenn er die Silver klettert gleich aus meinem Fernseher. Also, so eine katastrophale Scheiße. Erstmal ganz ehrlich, dieses Video mit dieser Einblendung, wo sie ihm dann immer schwarz werden und immer näher ans Gesicht gehen, also, das war ja ganz schlimm. Man darf nicht vergessen, der Mann hat sich sehr, sehr häufig ins Gesicht schlagen lassen, das kann schon bleibende Schäden dann hinterlassen. Aber im Großen und Ganzen hat er hat natürlich seinen Rücktritt bekannt gegeben, davon wird jeder gehört haben. Und so die Key-Sätze sind für mich gewesen halt, dass er die UFC beschuldigt. Das ist also ganz merkwürdig. Er hat gesagt, die UFC hat mich gefragt, ob wir im Mai den Kampf gegen J.S. Sonnen machen können. Da habe ich gesagt, nee, es geht nicht, ich bin verletzt. Erstmal was anderes zwischendrin. Es gab Ultimate Fighter und der Sinn dieser ganzen Geschichte ist, dass die Coaches beim Finale oder sag ich mal so ein, zwei Wochen nach dem Finale von mir aus noch gegeneinander antreten. Das weiß eigentlich jeder, der da unterschreibt vorher und es ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass er dann, wenn er rechnen kann, irgendwann im Mai diesen Kampf gehabt hätte. Also das ist erstmal komisch, aber er hätte ja, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, auf einer Fight Pass Card, nee, das war eine Fox Card, eine Fox Sports One Card, hätte er dann gegen J.S. Sonnen kämpfen sollen. Und er hat dann gesagt, er kann nicht, er ist verletzt. Dann hat die UFC gesagt, pass auf, wir geben dir mehr Kohle, wenn du aber bei UFC 175 antreten kannst. Dann hat er gesagt, ha, ihr Wichser, ich wusste doch, ihr habt noch mehr Geld und ihr wolltet mich nur verarschen. Dann habe ich mir gedacht, du bist so hohl, du dummes Schwein. Das ist auch ein Pay-Per-View, du Hampelmann. Natürlich gibt's da mehr Kohle, du dummes Schwein. So habe ich es ihm aber nicht persönlich gesagt, muss man dazu sagen. Das wird er nach 10 Minuten, glaube ich, wieder vergessen. Er wird es jetzt auch gehört haben, davon abgesehen. Ja, ich denke schon. Nee, aber das ist natürlich schon mal der erste Schwachsinn. Das ist der erste Bullshit. Also du kannst es nicht vergleichen, weil der Pay-Per-View natürlich mehr Kohle abwirft und die UFC dann auch mehr Kohle springen lassen kann, muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz ist der Vorwurf mal interessant, dass die UFC versucht, Kämpfer zu überreden, obwohl sie sagen, ich kann nicht, aufgrund mangelnder Star-Power. Also die UFC ist immer noch ein Unternehmen. Ich finde, was ist legitim? Wenn die jetzt zu dir hingehen und sagen, jo, du hast in 3 Wochen einen Kampf, schaffst es in 2, kriegst $10,000 mehr, wie sieht's aus? Und ich kann mir schon vorstellen, ich weiß nicht, ob die sie wirklich drängen. Wie gesagt, da stehen wir nicht hinter. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie sagen, komm, kämpf mal einen Monat früher, kriegst es irgendwie hin. Und ich glaube nicht, dass sie sagen, ja, entweder du schaffst es oder du bist raus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, wer weiß es. Ja, aber vielleicht so krass nicht, aber selbst wenn du sagst, pass auf, also entweder du bist bis dahin fit und dann hast du den Main Event für, was weiß ich, irgendeine Fight Pass Show und wenn du den Termin nicht schaffst, dann kriegst du erstmal keine Fights. Das ist ja schon, eigentlich reicht das schon als Androhung, weil die verdienen halt ihre Kohle damit, dass sie kämpfen. Und wenn du dann nicht die Möglichkeit hast zu kämpfen, dann könnte es natürlich schon sein, dass du dir überlegst, okay, komm, leck mir Marsch, dann gehe ich halt mit dem verstauchten Knöchel in den Kampf oder so. Kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, das heißt ja, dass es werden die meistens die Kämpfer nicht fit sein, wenn sie kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich mit Pistole auf der Brust ist. Das liegt aber mehr daran, dass es von Wanderlei Silva kommt, weil ich ihn einfach nicht vervollnehmen kann. John Fitch hat sich dazu geäußert auf Twitter und hat geschrieben, endlich, oder er hat Folgendes geschrieben, er hat gesagt, er hat, seine Frau hätte anfangen müssen zu heulen, als sie das Video gesehen haben. Ja, musste ich auch. Ja, und zwar, weil sie dasselbe immer von ihrem Mann hört und endlich glaubt sie ihm, so mehr oder weniger war der Kontext der ganzen Geschichte, was natürlich auch nochmal eigentlich eine Geschichte für sich selber ist, dass die Frau da vor YouTube sitzt und auf einmal anfängt zu heulen, wenn Wanderlei Silva seine Karriere beendet. Aber gut. Das hört sich komplett realistisch an. Ja, hört sich ein bisschen komisch an. Aber John Fitch unterstützt ihn. Natürlich, es sind ja zwei Punkte interessant. Erstens mal, dass natürlich jetzt alle ihn unterstützen, die aktuell nicht in der UFC irgendwie beschäftigt sind. Und zweitens frage ich mich immer, warum sagen die Leute das immer erst, wenn sie ihre Karriere beenden oder die UFC verlassen? Ich meine, wenn die wirklich was bezwecken wollen und wirklich was verändern wollen im Sport und wirklich die UFC zum Umdenken bewegen wollen, dann kannst du das nicht sagen, wenn du den Sport verlässt, sondern musst du das sagen, also wirklich, wenn du vielleicht nicht unbedingt in deiner Prime bist, aber wenn du halt ein aktiver Kämpfer und auch als aktiver Kämpfer wahrgenommen wirst, so, dann kannst du sagen, pass auf, Leute, hier läuft was schief. Warum hat er das nicht im Mai gesagt? Warum hat er sich nicht hingestellt, Leute, ich wurde hier gezwungen oder ich sollte gezwungen werden und ich habe gesagt, ich mache den Scheiß nicht mit. Warum kommen sie dann immer erst so irgendwie dann ein paar Monate später, wo es dann sofort ein bisschen ja, merkwürdig wird, sage ich jetzt mal. Das verstehe ich nicht. Ich denke mal, er versucht sich eh noch mal ein bisschen reinzuwaschen mit seinem abgehauenen Pinkeltester und er wurde jetzt schon die letzten 2 Jahre eigentlich nur belächelt. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch mal sich versucht, da einen schönen Abgang zu verschaffen, wobei wahrscheinlich ist er in 3 Wochen bei Bellator. Kann auch sein, dass er dann nochmal sagt, ja, ich komme zurück, für die Organisation mache ich's. Und es ist halt immer dieses Nachtreten. Man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen war. John Fitch war auch nie super beliebt bei Dana. Und das ist einfach nochmal, versuchen wir mal ihn reinzuwürgen, glaube ich. Es wirkt so. Also ich frage mich da wirklich, ob das dann unterm Strich nicht die Leute mehr schadet, die sich da hinsetzen und solche Videos aufnehmen als die UFC, weil, wie du halt schon richtig sagst, alle lachen sich eigentlich kaputt über das Video. Also das ist das, was man so mitbekommt auf Twitter und so. Die meisten Leute machen sich halt über so ein Video lustig und nehmen ihn damit nicht ernst oder so. Und ja, wie denn auch? Ja, aber es ist halt schade, weil, ich meine, er hat sein letzter Kampf in der UFC gegen Brian Stann, der war hervorragend, der war richtig gut. Er ist halt rücksichtslos, immer noch. Er geht halt rein und gibt alles. Das ist halt sein Ding. Aber man sieht, was daraus geworden ist. Aber so willst du ja eigentlich über so jemanden reden dann in der Zukunft. Und wenn du dann auf diese Sportart zurückblickst, möchtest du ja nicht sagen, ja gut, der Silva hat auch für einen Dachschaden gehabt. Sondern du möchtest ja eher sagen, der Typ hat den Grundstein gelegt für die UFC, wie wir sie heute kennen. Aber das verbauen die sich da immer damit. Ich weiß nicht, ob das dann so, ob die dann so einfach so ein bisschen angepisst sind davon, dass sie jetzt halt Also haben die sich mehr erhofft, dass sie mehr vom Kuchen abbekommen oder was das ist? Das würde ich auch immer gerne wissen. Weil so kommt mir so vor, als ob die wie so beleidigte Kinder dann von dann ziehen. So, Papa liebt mich nicht mehr, Dana White, und jetzt bin ich halt beleidigt und das ist ein dummes Schwein und die anderen sind auch alles dumme Schweine. So, es ist komisch, ich weiß auch nicht. Also, ich finde das bemerkenswert, dass sich sowas häuft. Aber immer nur bei Kämpfern, die gerade die UFC verlassen. Die fangen dann an, irgendwas anzuprangern. Das ist, glaube ich, großer Frust. Und ich glaube, bei Wanderlei Silva ist, dass er auch merkt, dass es nicht mehr geht. Wenn er jetzt vielleicht wirklich mit seinem Drogentester, was immer das war, erwischt wurde, dass es einfach vorbei ist. Und ich glaube, Kämpfer, so wie Wrestler, die haben immer ein Problem damit, wenn es dann mal aufhört. Wie gibt's noch mal ein Comeback? Guck dir Randy Couture an. Da gibt's noch ein Comeback und noch ein Comeback. Und es ist halt, das schadet denen immer weiter. Also ich lese gerade auf Twitter, Wanderlei Silva wird suspendiert von der Commission. Das ist natürlich das ist ja wieder super. Breaking News hier an der Stelle. Ähnlich wie bei Jael Sonnen hat das natürlich richtig Impact. Ganz prinzipiell, wie stehst du zu dem Vorfall, wenn jemand für so einen Test eigentlich bereitstehen muss, haut dann ab, weil er dachte, oh ja, Moment mal, das ist ja gar keiner von der Commission. Wie würdest du das bestrafen? Würdest du das härter bestrafen als ein Dopingvergehen an sich? Oder würdest du sagen, ja gut, er hat ja im Endeffekt schon recht. Er hat ja eigentlich noch gar kein Fight Agreement unterschrieben und ist sozusagen in Anführungsstrichen ein freier Mann. Ach, völlig richtig. Wenn da einer kommt, pickt den Becher sofort wegrennen. Ich würde es behandeln wie einen positiven Test, ganz ehrlich. Wer sich weigert, das ist für mich ein positiver Test. Weil, was für ein Grund ist es? Du sagst nicht, der Mann kommt mir suspekt vor, den pinkle ich jetzt nicht in den Becher, weiß Gott, was der damit macht. Vielleicht verkauft er es weiter auf eBay. Das ist doch Schwachsinn. Also, wenn einer sagt... An irgendwelche anderen Kämpfer, die clean Pinkelproben brauchen. Genau. Nein, also, wenn einer sagt, nö, ich mach diesen Test nicht, würde ich ihn quasi so auch suspendieren und sagen, okay, dann hast du nachzuweisen, dass du wirklich clean bist. Und wenn man 2 Tage später zu ihm hinfährt, ist er dann immer komischerweise clean. Ja, das ist also natürlich immer sehr merkwürdig. Ich würde sagen, das ist wie ein negativer Dopingtest. Positiv. Mark Ratner hat gestern im Interview was Interessantes erzählt. Mark Ratner ist der Typ, man sieht ihn ab und zu bei Wayans, so ein grauhaariger, relativ großer Mann, hat meistens einen Schal um und ist bei der UFC so ein bisschen für das Regelwerk zuständig und für die Umsetzung der von den diversen Commissions vorgegebenen Regeln. Der hat jetzt gesagt, also ab nächstes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, werden alle Kämpfer random getestet. Also natürlich jetzt nicht 200 Mal im Jahr. Also es wird wahrscheinlich Leute geben, die werden nie getestet, weil sie Glück haben. Und es wird Leute geben, die werden häufiger getestet, weil sie Pech haben. Auf jeden Fall werden sie random getestet und auch unabhängig, ob sie einen Kampf haben oder nicht. Was unterm Strich bedeutet, dass du damit rechnen musst, dass jederzeit irgendjemand durch deine Gymtür kommt und sagt, so, Herr Overeem, dann machen Sie mal hier rein. So, und ich bin mal gespannt, ob wir da nicht häufiger so Geschichten hören mit, ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Da stand auf einmal ein nackter Mann mit einem Becher vor mir. Oder so. Da hast du aber auch einen Namen genommen, der ist ganz zufällig, ne? Ja, ja, klar, das ist, also da, damit man nicht irgendwie dann da vermuten würde. Warte mal, jetzt kommt gerade noch eine. Ah, hier, also, Wanderlei Silva gets a lifetime ban, ja, nachdem er jetzt zurückgetreten ist, und $70,000 Strafe. Also nochmal, er ist lebenslang gesperrt. Und wenn er die Strafe nicht zahlt, dann machen sie was? Da bin ich gespannt. Aber ich meine, eigentlich, die Strafe ist doch lächerlich. Also natürlich ist die Strafe, erstens mal ist die Strafe völlig überzogen. Da tut mir wirklich leid, aber das ist die Strafe ist für mich überzogen. Und ich glaube, dass die Strafe auch nur deswegen so hoch gewählt wurde, weil er seine Karriere beendet hat. So, und was ist das Zeichen, was uns signalisiert wird? Renn nie von einem Dopingtest weg. Gut, man könnte sagen, wenn jetzt nochmal jemand wegrennt, können sie nicht mehr unter Lifetime-Ban gehen. Ja, eigentlich nicht. Aber dann sagen sie, ja, der hat ja so schlecht geredet und dies und das. Stimmt wirklich, dass er keinen Ausweis dabei hatte. Der hat ja nur vom Yps-Heft hat er so einen ausgeschnittenen Ausweis dabei. Jetzt stell dir mal vor, die wollen die 70.000 haben und da steht ein Gerichtsvollzieher bei Wanderlei vor der Tür. Das würde ich auch gerne sehen. Ich würde den Gerichtsvollzieher gerne sehen. Der muss ja auch, das ist vielleicht, naja gut, es könnte sein, dass Jay Sun vielleicht noch einen neuen Job braucht. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Da könnte der man ist noch ja super mit Beamtentätigkeiten, das kann er ja ganz gut. Das wäre hervorragend. Stell dir mal vor, da könnte man irgendwie so eine Reality, so eine Scripted Reality Show draus machen. Jay Sundin als Gerichtsvollzieher. Oh, das wäre toll. RTL 2. Aber also die Strafe ist natürlich schon, lässt aufhorchen. Und man muss sich natürlich dann schon fragen, also okay, wenn du in Zukunft wegrennst, müssten sie eigentlich immer sagen, Lifetime-Ban $70,000 mindestens. Das ist natürlich schon, ja, müssen wir mal im Auge behalten. Ich glaube, das werden sie alles begründen mit, der hat so schlecht über die UFC geredet und das ist Exempel. Sie werden natürlich ihre Schlupflöcher finden, gar keine Frage. Was Mark Ratner übrigens auch noch erzählt hat, dass die UFC so gut wie fertig ist mit der Entwicklung eines neuen Handschuhs, der dafür sorgen soll, dass man sich nicht mehr gegenseitig in die Augen piekt. Und Oktober, November soll dieser Handschuh dann in die Gyms gegeben werden, damit man mit dem mal ein bisschen trainieren kann. Ist für mich eigentlich, also das ist okay, dass sie diesen Handschuh da entwickeln, aber ich finde das immer lächerlich mit diesen Eye-Pokes, weil ich mir immer denke, wenn es eine klipp und klare Regel gibt, wenn du jemanden ins Auge piekst, weil du deine Finger praktisch von dir streckst, weiß ich nicht, kriegst du einen Punktabzug, dann würde es solche Eye-Pokes nicht mehr geben. Weil einfach, ja, es ist halt, man kann ja relativ gut sehen, ob es Zufall ist oder nicht, meiner Meinung nach. Ja. Ob es wirklich ein Versehen war. Und im seltensten Fall ist es aus meiner Sicht ein Versehen. Also ich sag nicht, dass es eine Absicht nicht unbedingt ist, aber man nimmt's in Kauf. Wenn du deine Finger halt so ausstreckst, nimmst du es halt in Kauf. Also, John Jones. Ich hab John Jones Husten schon. John Jones? Macht der aber nie. Nee, das war viermal Zufall, absolut. Das ist nicht ein Dirty Fighter. Hat er der ist ja bei Nike, der ist bei Nike, das kann gar nicht sein. Dana White mir beantwortet. Ich hab ihn gefragt in Berlin. Ist John Jones a dirty fighter? Im besten Englisch. Hat er gesagt, no. Gut, ich lese hier gerade noch, Daniel Cormier schreibt auf Twitter, what a day, I respect the commission, decide, ach so, nee, da geht's nur um seinen Scheiß. Ich dachte gerade, er äußert sich irgendwie zu Wanderlei Silva. Ja, also Gott sei Dank sind John Jones und DC nicht lebenslang gesperrt. Wenn ich dich hier mal so dran habe, Paddy, gleich mal eine Frage. Mhm. John Jones gegen Daniel Cormier. Das ist ein Kampf, auf den freut sich gefühlt die ganze MMA-Welt. Dein Tipp? Wer gewinnt? Oh, ich glaube nicht, dass er Jones stoppen kann, ganz ehrlich. Cormier sah nicht so super aus in seinen Kämpfen. Also er war dominant, aber ich fand nicht, dass man denkt, genau, man war nicht so, boah, der macht die Fecht. Der hat alles, was es braucht, um John Jones zu besiegen. Das hat keiner im Moment, meiner Meinung nach. Aber ich weiß halt nie, wie Jones in so einen Kampf reingeht. Auch immer, der lässt sich ja schon reizen, aber eigentlich war er immer zu klug bis jetzt. Er steht eigentlich immer über den Dingen. Ja, also man denkt vor jedem Kampf, oh, jetzt könnte was passieren. Und dann ist er, außer, ich sag mal, gegen Gustafsson, wo er dann trotzdem unheimlich klug war, ist er halt, ich glaube auch die Reach von Cormier ist ein Problem. Also der kommt da rein mit seinen kleinen dicken Armen und ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Also ich denke auch, dass Daniel Cormier zwar, was das Wrestling angeht, großartig ist und auch ein guter Striker ist, aber John Jones ist, also der ist halt auf allen Ebenen geführt, außer Wrestling, aber sonst auf allen anderen Ebenen geführt eine Schippe besser als die komplette Division, muss man eigentlich sagen. Wie soll er an ihn rankommen? Also seine Reach, die ist einfach, die macht alles bei ihm. Er muss ihn eigentlich auf den Boden bekommen. Er muss einen Takedown versuchen und dann muss er versuchen, am Boden ihn zu schlagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du ein Problem hast gegen John Jones, einfach mit diesen ganzen Kicks da großartig. Ich meine, das haben wir doch bei Rashad Evans auch gedacht. Der muss John Jones irgendwie zu Boden wrestlen und dann hat er eine Chance. Aber man hat er muss an ihn rankommen erstmal und dann sind noch die Elbows von Jones, die wirklich gemeingefährlich sind. Ich bin gespannt, aber ich sag mal so, ich glaube, dass Daniel Cormier neben Alexander Gustafsson die besten Möglichkeiten hat, John Jones zu besiegen. Ich glaube, Anthony Johnson hat keine Chance gegen John Jones. Nein, glaube ich auch nicht. Aber es ist halt bei die Division auch, außer Cormier ist noch neu, also der ist da wirklich, hat man noch nicht gesehen, weiß man nicht, was ist möglich. Gustafsson weiß man so, der Rest ist halt, hat man jetzt schon gesehen und weiß, die haben keine Chance. Er hat ja wirklich eigentlich fast jeden Gegner komplett dick. Er hat jeden, ich habe gerade die Division mal vor mir, also DC kommt jetzt, Gustafsson hat er besiegt, Anthony Johnson ist noch zu besiegen, Evans hat er besiegt, Teixeira, Bader hat er besiegt, Phil Davis, gut, aber... Ja, und dann wird's auch lächerlich. In der Division. Also gut, Jimmy Manua, aber der hat sich gegen Gustafsson auch nicht mit rumbekleckert. Also gut, dass ich... Ja, vielleicht kommt ja Overeem noch runter, aber die trainieren ja zusammen. Ja, der ist bald im Federgewicht, wenn so weitergeht. Ja, er hat ja gesagt 210 Pfund, aber hat er schon wieder revidiert. Er wiegt gar keine 210 Pfund. Wir konnten uns aber davon. Achso, hast du mitbekommen mit dem Overeem-Kampf gegen Struve? Ja, also das wird der Wahnsinn. Ich glaube, beide fallen um, bevor sie sich berühren. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da gar keiner Karten kauft. Denn, oder was ist das überhaupt der Main Event von UFC und Fox 13? Meine ja. Ist das der Main Event? Da kauft sich doch keiner Karten. Ich glaube, dass die beim Touch Glove beide umfallen. Der Struve hat im Interview gesagt, das lag an irgendwelchen Tabletten, die er genommen hat. Die würden dann so depressive Verstimmungen auslösen. Er hat jetzt die Tabletten abgesetzt und sei jetzt soweit wieder hergestellt. Das wäre auf einem super Weg, dass das keiner nur gut sein. Struve hat aber auch angekündigt, also er weiß ganz genau, dass er noch Champion wird. Ja. Kann man fast nicht vorstellen. Also genau. Vielleicht hat er auch nicht in der UFC gemeint, aber Burgerbrat-Champion. Ich bin mal gespannt. Dann, was vielleicht noch von letzter... Ah, das machen wir nachher noch. Dennis Sievers Kampf wurde gecancelt von der Stockholm-Card. Robert Whiteford kann irgendwie nicht vor Ort sein. Und jetzt will so ein Typ, der mit Conor McGregor... Ich hab den Namen vergessen, verdammte Axt. Der mit Conor McGregor die ganze Zeit trainiert und sein Hauptsparringspartner ist, der will jetzt diesen Kampf gegen Dennis Siever. Und dafür machen die schon mächtig Dampf, dass sie den Kampf irgendwie bekommen. Nebenbei suche ich gerade, wie der Vogel heißt. Find's natürlich nicht, logischerweise. Aber das sollte ich jetzt hier schon rausfinden. Da so viel Zeit muss jetzt sein. Das wird jetzt. Ist der überhaupt bekannt in der UFC? Nee, der ist nur in Europa bekannt, sage ich jetzt mal. Also ich kenne ihn nicht. Was nichts heißt. Und er hat auch einen relativ scheiß Rekord, irgendwie so 10-10. Das spricht ja für Qualität. Ja, er hat halt eine große Welle geschoben in dem Interview, dass er die Besten in Europa vor den getroffen hatte. Ja. Die haben ihn alle ausgenockt. Ich meine, zuletzt ist er irgendwie 6-1 oder 6-2 oder so. Ich suche den hier gerade. Wo ist denn dieser Vogel? Das gibt's doch gar nicht. Finde ich jetzt nicht. So ein Scheiß. Ja, so relevant kann er eh nicht sein. Also beim nächsten Mal schreibe ich mir das auf jeden Fall auf. Jetzt gucke ich nochmal schnell. Gleich weiß ich's, pass auf. Artem Lobov heißt der Typ. Artem Lobov. Ja, gucken wir mal hier bei Sherlock, was der vorzuweisen hat. Artem Lobov ist in der Tat 10 und 10. Kämpft auch bei SBG logischerweise. Und hat Andrew Fisher zuletzt besiegt. Gegen Michael Doyle verloren, gegen Andre Winner verloren. Also wer gegen Michael Doyle verliert, das hört sich ja schon an, als wenn der irgendwie Klimaanlagen repariert, das kann ja nicht sein. Wenn er Klimaanlagen repariert, dann irgendwo... Gott, da steht nämlich mal ein Ort dabei. Also, ich sehe hier keine Kämpfer, die ich jemals gehört hätte in seinem Rekord. Aber ich gucke ja nur UFC und ab und zu lese ich mal durch, was bei Bellator... Ab und zu lese ich mal ein Bellator-Skript. Sonst... wenn das geleakt wird am Montag. Ja, also... weiß ich nicht. Der will jetzt unbedingt gegen Dennis Siver antreten und ist sich auch sicher, dass er den besiegt. Ich meine, es ist halt on short notice und für die deutschen Fans wäre es natürlich toll, wenn Dennis seinen Kampf behält, gar keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Dennis Siver sagt, also so ein Hampelmann muss nicht sein. Der Prospect Killer nennt sich Artem Lobov. Ist vielleicht super mit dem Rekord sich so zu nennen, naja. Naja, man weiß es nicht, ob es noch was wird. Dann, was auch bekannt gegeben wurde, Lyoto Machida gegen CB Dolloway. Das finde ich einen ziemlich interessanten Kampf. CB Dolloway hat mich ja also überhaupt so zuletzt beeindruckt, muss ich sagen. Auch in Berlin mit seinem Kampf gegen wie heißt er, der Vogel von GSP, der jetzt entlassen wurde. Ach Mann. Ja, genau. Wir sind einfach namenssicher. Das ist Francis Carmont. So, Herr Isa, ganz genau. Da hat er mich eigentlich schon begeistert, muss ich sagen. Und so ein Kampf gegen Machida ist schon das geil. Das kann sein. Ja, das kann sein. Das kann sein Breakthrough sein. Also, wenn er den besiegt, vielleicht sogar gut aussehen würde. Ich glaube zwar nicht, dass er ihn besiegt, aber dann kannst du schon mal was vorweisen. Hältst du es für möglich, dass er Machida besiegen kann? Ich meine, es ist in Brasilien, Machida mit dem Heimvorteil, die Leute werden total durchdrehen für ihn. Dolloway wissen wir aber, dass er im Ausland gerne kämpft und kein Problem damit hat. Naja, Machida muss ja zu Hause nicht unbedingt eine Punkteentscheidung kriegen, ne? Das stimmt, das haben wir auch gesehen gegen Davis. Im Normalfall, ich weiß halt nicht, was mit Machida manchmal los ist. Wenn der Kampf 3 Runden geht, fängt er ja erst wieder kurz vor Schluss an. Man muss aber definitiv sagen, dass Machida, seitdem er runtergegangen ist ins Middleweight, dass er seitdem also wirklich richtig gut aussieht und wirklich gute Kämpfe zeigt. Also das ist ein schwerer Kampf für Dolloway, aber auch einfach mal so ein Statement dann, also wo man dann wirklich dann auch ihn mal einschätzen kann, wo er eigentlich hingehört, wo die Reise hingeht sozusagen. Von daher finde ich es ganz gut, dass er diesen Kampf bekommt und zweifelsohne, wenn er Machida besiegen kann, macht er einen Riesensatz in den Rankings und dann haben wir noch einen weiteren Contender sozusagen im Mittelpunkt. Ja, irgendwann muss ja mal der Name kommen. Also irgendwann musst du den großen Namen mal besiegen, sonst bringt dir das ja nicht. Ich finde, wenn Dolloway diesen Kampf gewinnt, könnte man den gut gegen den Gewinner aus Rockhold Bisping stellen. Ja. Und wenn Machida gewinnt, dann ist es halt, weiß ich nicht, das ist ja immer noch im Niemandsland, meiner Meinung nach. Ja, für Machida ist es scheiße, solange Whiteman Champion bleibt. Ja, ein bisschen doof für ihn jetzt, dass er diesen Kampf verloren hat, aber er sah sehr, sehr gut aus. Es war jetzt nicht so ein Beatdown, sage ich jetzt mal. Von daher, ich denke, dass es schon möglich ist, mit 3-4 Siegen oder so, sich wieder ins Gespräch zu bringen. Aber es sind halt so viele andere noch dabei, die auch stark sind. Also das wird interessant sein. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nö, aber er trinkt ja immer seine Pisse und von daher könnte es sein, dass der... Jetzt weiß ich, wer bei Wendelai Silva war mit dem Becher. Ja. Der Vorrat war aus. Der Vater von Machida. Der brauchte nochmal einen Schluck. Er erzählt, das haben die japanischen Kämpfer früher immer getrunken, weil sonst gab es keine andere Medizin. Unglaublich lecker. Haben den Krieg auch gar nicht gewonnen, wa? Also, könnte man fast schon sagen. Overeem gegen Struve. Das ist ganz, für mich ein ganz merkwürdiger Kampf. Overeem ist... Da ist nur noch der Name Programm. Er selber ist gefühlt wirklich eigentlich schon zurückgetreten von, also jedenfalls, also der Mann ist noch da, aber seine Fähigkeiten sind schon zurückgetreten. Sein halber Körper ist noch da. Das stimmt. Stefan Struve, da weiß man halt auch nicht, wo der Vogel sich gerade geistig befindet, ob der nicht eher in die Klapse müsste. Aber gut, das werden wir dann herausfinden. Kaputtes Herz, Kiefer gebrochen, Depression, ist eigentlich, das muss ja was werden. Herz kaputt gewesen. Also das klingt merkwürdig. Aber ich sag mal so, ich mag Stefan Struve ja eigentlich. Aber das wirkt so ein bisschen merkwürdig. Also der Overeem ist halt wirklich nicht mehr der mal war. Und bei Struve weiß man halt nie, was man jetzt dann bekommt. Also ich glaube, dass wenn der Typ seine Skills zusammenbekommt und wirklich immer schon so mit einem kleinen Handicap gekämpft hat und das sich auch ausgewirkt hat in seinen Kämpfen, dann muss man den ernst nehmen. Also ja, aber er ist immer dumm. Er kämpft wie ein Idiot, Struve. Er hat mit Jones die größte Reach und stellt sich immer vor Pat Barry einen halben Meter davor und denkt sich, komm, wir knallen uns jetzt mal aus kürzester Entfernung die Fäuste ran. Der beste Beispiel gegen Mark Hunt. Also wenn du halt so gegen Mark Hunt kämpfst, dann wird es fast schon schwierig, wa? Ich weiß nicht, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Overeem endlich mal wieder einen Sieg schafft. Einfach weil Struve ein Idiot ist. Mir hätte ja Overeem gegen Brandon Sharp besser gefallen. Ich kenne ja diesen Brandon Sharp Matt Brown Kampf überhaupt nicht nachvollziehen. Brandon Sharp Matt Brown? Du meinst Travis Brown? Ja, Travis Brown meine ich natürlich. Ja, genau. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil Travis Brown, also ich sehe es so, dass Travis Brown sich die Hände reibt und kurz einen Prozess mit Brandon Sharp macht. Ich hoffe es. Ja, ich mag den Typen nicht. Brandon Sharp geht mir tierisch auf den Sack. Also ich höre zwar immer wieder seinen Podcast, bin aber mittlerweile so weit, dass ich den entabonnieren möchte, weil mir das so auf die Nüsse geht, wie der von sich dann immer redet, wie er alle, also bester Athlet im Heavyweight und so. Dann denke ich immer, ey, du Hampelmann, hast du mal deine Highlight-Reels angeguckt? Da liegst du auf dem Boden und strampelst die ganze Zeit mit den Fäusten. Ja, er geht ja auch immer lustig K.O. Also das ist wirklich keiner, der nur ansatzweise in der Top 10 was zu suchen hat. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und die aller anderen auch. Ja, Matt Mitrione hat auch einen Kampf bei UFC und Fox 13, und zwar gegen Gabriel Gonzaga. Da freue ich mich drauf, ja, weil ich glaube, da wird einfach was Lustiges passieren. Das wird nicht über 3 Runden gehen. Und ich habe die Befürchtung, dass Gonzaga gewinnt. Man weiß es nicht. Er ist immer noch gefährlich, der kleine Hobbit, aber er ist halt, er war auch lange nicht mehr jetzt aktiv, oder? Was war denn dein letzter Kampf? Gegen Miocic. War sein letzter Kampf. Und da, er kam ja, er hat ja so einen Run, Gonzaga, und da haben ja viele gesagt, wenn der jetzt gegen Miocic gewinnt, dann ist Gonzaga nah dran an einem Titelkampf. Und dann hat er ja so unmotiviert gegen Miocic verloren. Ich hoffe halt, dass Matt Mitrione mal so ein bisschen Fahrt aufnehmen kann. Den mag ich so eigentlich von seiner ganzen Art und Weise, und ja, ich hätte Bock drauf, dass Matt Mitrione ja, zumindestens mal ein Top-10-Fighter wird oder so und dann mal gegen Typen kämpfen kann. Obwohl, ja, kommt diese Heavyweight-Division. Ich finde ihn auch ganz cool. Ich habe damals, wie er mit seiner Siegesserie dann anfing, wo ich auch echt verfolgt, und dann dachte ich, der hat sich ja komplett verloren auch. Dann hat er ja echt einige Kämpfe verloren, auch ganz unglücklich, meiner Meinung nach. Und er kommt ja immer so ganz relaxed in den Ring, wo man denkt, dem ist das alles egal, ganz easy. Und ich glaube, manchmal ist es auch sein Fehler. Er nimmt es alles so lustig, wird dann ausgenockt und lacht noch. Er hat sich auch wahnsinnig blöd gegen Brandon Sharp angestellt, fand ich. Also das war halt auch ein Kampf. Vielleicht ist er manchmal dann mit dem Kopf nicht so richtig dabei oder so. Oder keine Ahnung. Ich hoffe, dass er den Kampf gewinnt, aber es ist ein schweres Ding. Also ich habe nebenbei jetzt hier noch eine Information. Und zwar Kevin Casey, einer der ersten UFC-Kämpfer, der MMA Radio auf Twitter gefollowt hat, wurde auch suspendiert für 12 Monate. Weil er euch gefollowt hat, oder was? Weil er uns gefollowt hat, ohne vorher zu fragen. Ist absolut richtig. 12 Monate suspendiert und muss, glaube ich, $70.000. Nee, 5.600 nur. Oder sind Twitter-Follower, die er da vielleicht noch dazu kriegt. 12 Monate suspendiert und 5.600 neue Twitter-Follower kriegt er. Und einen Becher vom Wendelay aus. Genau, abgefüllt, aber im Monatsration. Nee, der hat ja, wurde erwischt mit was ist das ganz schlimme Zeug, was die Bodybuilder, Steroiden. Mit Steroide wurde der erwischt. Und hat danach so, aus meiner Sicht, zweideutig gesagt, ja, wegen dem Weightcut hat er das Zeug genommen. Ja, genau, weil er musste schwerer werden. Ja, ich das habe ich echt nicht verstanden, was Steroide, aber gut, ich bin jetzt ja nicht so in diesem Business drinne, aber sagt dir jetzt auch nichts, was man mit Steroiden... Es kann sein, dass die nochmal Wasser rauspumpen aus den Muskeln. Okay, auf jeden Fall ein Jahr suspendiert für den Missbrauch von Steroiden. Ich find's nicht so krass. Ein Jahr ist immer so ein Ding, wo man sagen kann... Ein Kampf, wenn's dumm läuft. Wenn's dumm läuft, genau, ein Kampf. Und die Sperre gilt ja ab UFC 175. Oder ja, da war der Kampf. Die gilt ja nicht ab heute, sondern er hat ja schon fast ein halbes Jahr rum, kann man sagen. Ja, jetzt kriegt er den Kampf, bereitet sich schon vor. kann sich mal ausheilen. Ja, also das ist eigentlich diese erstens mal sollten die Sperren, finde ich, nicht ab dem Ereignistag gelten, sondern ab jetzt. Oder dann soll man halt 18 Monate draus machen. Auf jeden Fall müssen es mindestens drei, vier Kämpfe sein, wo man da ausfällt. Es muss richtig wehtun. Weil, ganz ehrlich, ihm geht jetzt ein Kampf durch die Lappen und 5.600 € Strafe. Und dafür hat er aber das Ding gewonnen. Und das vergisst man nicht, den Gewinn. Natürlich musste er das Geld abgeben wieder und er hat, glaube ich, sogar einen Bonus bekommen für dieses Knockout. Den muss er natürlich auch abgeben. Alles klar, aber man wird ihn so in Erinnerung behalten und man wird auch diesen Knockout weiterhin zeigen, wenn man irgendwelche Kämpfe für ihn bewirbt und so. Also von daher, ich finde diese Einjahresstrafen immer ein bisschen, ist mir zu wenig. Wenn einer wegen Kiffen 9 Monate gesperrt wird, ja, kannst du den wegen mit Steroide nicht 12 Monate sperren. Wo ist denn da die Relation? Also das kann es halt nicht sein. Aber gut. Es ist halt immer alles sehr willkürlich. Ja, es kommt drauf an, wie du heißt. Das ist, ich bin mir sicher, weiß ich nicht, wenn jetzt irgend, obwohl es ist, ja, ich bin damit nicht zufrieden und dabei belassen wir es auch so, fertig. ganz kurz können wir noch anreißen, was da am Wochenende in Tokio passiert ist. Mark Hunt besiegt Roy Nelson. War es überraschend für dich? Also ich habe mich tierisch gefreut, weil ich muss jetzt einfach mal sagen, Roy Nelson ist für mich eine absolute Witzfigur. Der Mann geht gar nicht. Der Typ ist ein professioneller Athlet und sieht aus, als wenn er immer einen Fleischtruck irgendwo hinfährt. Und ich weiß nicht, wie genau du geguckt hast, die zweite Runde. Nelson ist schon wieder total außer Puste und er deckt sich nie. Der dreht sich einfach am Käfig weg, hat die Hände unten und dieser finale Schlag, den hat Hand schon 5 Sekunden, zieht er die Faust schon. Du siehst, dass er mit der rechten kommt und das ist, der Mann gehört einfach nicht mehr in die UFC. Das ist absolut lächerlich. Ja, ich fand auch Mark Hunt in der zweiten Runde relativ schweratmend. Also ich habe da auch mal genau auf das drauf geachtet und mir ist es bei beiden aufgefallen, dass denen ziemlich die Puste schon ausgeht. Das war aber Mark Hunt Kampf gegen Bigfoot Silva auch so. Also da sah der auch so fertig aus schon in der zweiten, dritten Runde, dass man dachte, das schafft er ja nie irgendwie in die fünfte, aber wir wissen ja alle, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Bei Roy Nelson gebe ich dir recht, ich kann das auch nicht ganz verstehen, wie man mit diesen Skills, die er ja offensichtlich hat, so gleichgültig umgehen kann. Er hat nur die Rechte, er macht nichts anderes als mit seiner Rechten die ganze Zeit. Guck mal, der hat geile Nehmerqualitäten, der hat offensichtlich ein gutes Jiu-Jitsu. Ich muss mal ganz kurz zwischengrätschen, das habe ich nämlich mir extra noch aufgeschrieben. Er schafft gegen Mark Hunt den Takedown. Stimmt. Und was passiert? Er lässt sich komplett wie der letzte Idiot abschütteln und Mark Hunt geht einfach weg. Das ist Mark Hunt. Stimmt, der einfach aufgestanden ist. Ich meine, er ist ein Black Belt. Also jetzt mal egal, bei wem, ich weiß nicht, bei wem er den bekommen hat. Aber Black Belt bedeutet für mich schon, also sieht für mich anders aus. Ja, das meine ich. Der ist nur seine Rechte. Und ich habe echt gedacht, jetzt sieht man endlich mal was von dem Jiu-Jitsu. Und der lässt sich wie der letzte Amateur. Man kann das einfach nur weggegangen. Kannst du dir vorstellen, dass er irgendwie so vom Kopf nicht richtig dabei war? Oder vielleicht ein bisschen verletzt? Also, gar keine Frage. Roy Nelson ist nicht der größte Athlet in der UFC. Aber ich habe in jedem Fall bessere Kämpfe von Mark Hunt schon mal gesehen. Also von Roy Nelson vorher gesehen, als wie dieser jetzt. Ich fand, das war mit der schwächste und schlechteste, den er je in der UFC gezeigt hat. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er einfach beim Trainieren nur noch auf sein Boxen geht, weil er sagt, ja, das reicht mir ja. Nur das kann es nicht sein. Nee. Obwohl, er hat einen Leckkick gezeigt. Das war ja schon der Wahnsinn. Deshalb war fürs Gleichgewicht halten, war der, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass sein Kinn sich langsam verabschiedet. Weil der hat gegen JDS damals auf jeden Fall mehr kassiert und ist nicht umgefallen. Weil das war jetzt, Mark Hunt hat halt Power, aber das war nicht der Schlag, wo ich dachte, okay, damit fällt er jetzt endlich das erste Mal. Also ja, es war dieser Uppercut, seltsam. Stimmt. Ich war auch überrascht. Also man rechnet ja mit so einer Overhand Right oder so, dass die da voll aufs Trommelfell geht und dass du dann wegfliegst. Ich meine, so ein Mark Hunt Uppercut ist natürlich schon heftig, aber JDS hat ihm 5 Runden lang da den Kopf abgeschlagen und der ist, wie gesagt, wenn sein Kinn nachlässt, dann ist jetzt vorbei, dann wird's nicht mehr mit ihm gehen. Ich bin gespannt, was für Mark Hunt noch drin ist. Da wird er jetzt offensichtlich so ein bisschen an einem Josh Barnett Kampf gefeilt. Ich habe vorhin mal geguckt in den Rankings hier bei uns. Übrigens, wir haben jetzt die eigenen MMA Radio Rankings. Die einzig waren. Ja, ich hoff's. Also, sie sind nämlich jetzt Blogpartner mit der UFC und dann darf man immer seine Rankings per E-Mail einreichen. Und ich habe mir gedacht, die reiche ich nicht nur per E-Mail ein, sondern die stelle ich auch bei uns auf die Seite. Und die UFC-Rankings, also mmaradio.de/UFC-Rankings, sind dann praktisch gleichzeitig die MMA-Radio-Rankings. Und ich habe für uns Mark Hunter auf die 5 gesetzt, vor Arlovski und Roy Nelson, Ben Rothwell, Josh Barnett, Bigfoot Silva. Ja, und im Vor, also alles, was so vor Mark Hunt sich abspielt, wirkt dann fast schon wie eine andere Liga. Dos Santos, Verdum, ja. Miocic, Brown. Mark Hunt ist in einem komischen, ja. Arlovski wäre eigentlich ein guter Gegner. Arlovski soll jetzt wohl für längere Zeit erstmal ausfallen. Der hat sich ja irgendwie das Handgelenk gebrochen im Kampf gegen Bigfoot Silva. Außerdem soll er sonst auch noch so ein bisschen angeschlagen gewesen sein. Entweder sie warten, klar, Mark Hunt muss dann auch eine Weile wieder aussetzen. Wenn er schnell einen Kampf haben will, gibt's eigentlich nur Ben Rothwell. Oh nein. Und den Kampf haben wir schon gesehen. Und der war scheiße. Ja, das muss keiner sehen. Josh Barnett macht auch keine so richtigen Aktivitäten in Richtung Rückkehr Octagon und so. Der scheint sich momentan ganz gut mit der Rolle als Trainer abgefunden zu haben. Ist für Mark Hunt ein bisschen scheiße aktuell. Travis Brown hat seinen Kampf, Stipe Miocic hat seinen Kampf gegen Dos Santos, Verdum gegen Cain Velasquez. Ein bisschen blöd für Mark Hunt aktuell. Ja, die Division ist halt auch, da ist nichts. Es gibt die vorderen 3-4 und danach gibt's, ich meine, wenn du ab 7-8 schon guckst, du hast dann Silva, Nelson, Rothwell, Overeem, das ist halt, die er eigentlich alle besiegen sollte und alles davor wird er verlieren. Ich habe heute in dem Podcast was gehört, was ich wirklich, also zuerst dachte ich, das ist Bullshit. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, so dumm ist das gar nicht. Eigentlich will man sehen, wie Mark Hunt auf Stipe Miocic trifft. Denn der Dos Santos-Miocic-Kampf ist gefährlich. Weil wenn Dos Santos gewinnt, bringt das Dos Santos erstmal gar nichts. Außer Verdum gewinnt den Kampf, dann kann man darüber sprechen, dass er wieder einen Titelkampf bekommt. Aber wenn Dos Santos gewinnt und Velasquez weiterhin den Titel trägt, bringt das Dos Santos gar nichts, aber Miocic ist erstmal weg vom Fenster. Wenn man jetzt aber Miocic gegen Hunt macht, könnte man sagen, der Gewinner trifft auf Verdum gegen Velasquez. Ja, doch, diese Vision ist halt mit 2-3-7 bist du eigentlich schon fast echt ernstzunehmender Contender. Ich sehe es so. Wenn Mark Hunt jetzt gegen so jemanden wie Miocic gewinnen würde, ist der für mich derjenige, der Velasquez oder Verdum herausfordern könnte. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat, aber ich meine, wer sonst? Brown hat verloren seinen Number-One-Contender-Kampf. Dos Santos ist erstmal draußen. Für mich bleiben da aktuell nur neben Verdum, Miocic und Hunt. Arlovski, selbst Arlovski kann mittlerweile schon sagen, vielleicht noch einen oder zwei Kämpfe, dann könnte ich mal einen Mund aufmachen. Das muss man sich echt mal vorstellen. Das ist 2014 oder Lofty hat echt mal Chancen auf einen Titelkampf der UFC. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und zwar nicht nur Chancen, sondern das ist relativ realistisch. Ja, das ist also von mir können sie auch einfach jede Woche einmal Mark Hunt gegen Roy Nelson machen und der haut ihm jede Woche einen auf die Schnauze. Ja, habe ich auch nichts dagegen. Wie warst du zufrieden mit der Tokyo Card? Das war natürlich viele lange Kämpfe. Was ich unglaublich lustig fand, war, dass Misha Tate einen kleinen Zwerg verprügeln durfte. Wo ich mir dachte, wenn die Nakai ein bisschen größer wäre, hätte die Misha Tate auseinandergenommen. Ich war ein bisschen enttäuscht von Misha Tate in der letzten Runde aber erst. Die ersten beiden Runden gingen für mich klar an Misha Tate, aber es wirkte dann so, als ob sie dann irgendwie so konditionell ein bisschen abbaut. Ja, und wie gesagt, die Nakai hatte immer das Problem, sie hat sie zum Takedown gekriegt, aber sie war einfach viel zu klein. Und wenn die gleich groß gewesen wären, hätte Nakai die, glaube ich, fertig gemacht. Ja, sie wurde ja auch gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, im Strawweight anzutreten, weil sie ist ja relativ wuchtig. Und hat sie aber gesagt, pass auf, die Begründung war nicht gut. Schaffe ich nicht wegen meinem Körperbau. Ja, der Eumel, der ist halt, der muss ab. Das ist... Ey, also, ich muss noch einmal was sagen zu Misha Tate. Wenn die mit Katy Perry rauskommt, könnte ich die aber auch ins Gesicht schlagen. Ja, aber wenn man da die Titten sieht, geht's wieder, finde ich. Also ja, stimmt. Misha Tate habe ich hier positiver Punkt auf die 1 gesetzt nach diesem Kampf. Und wenn ich jetzt so mir das überlege, in dieser Women's Bantamweight Division hoffe ich wahnsinnig auf Kat Zingano. Find's fast schon schade, dass die gegen Amanda Nunes jetzt antritt, weil Amanda Nunes ist auch nochmal so eine Kämpferin, die man eigentlich in Zukunft im Blickfeld haben muss, aber dieser Kat Zingano Amanda Nunes Kampf am Wochenende jetzt, den finde ich schon ziemlich geil. Ja, also Kat Zingano war wirklich super gegen Tate auch. Aber das könnte gegen Rousey, ich glaube nicht, dass Rousey besiegt wird, aber es wird sehr interessant. Ronda Rousey wirkt, also das klingt jetzt wirklich ein bisschen unfein, aber Ronda Rousey wirkt eigentlich wie ein Bantamweight oder eher wie ein Featherweight-Mann. Also die wirkt halt überhaupt nicht wie, wenn ich diese Kämpfe sehe von diesen anderen Frauen, auch jetzt bei Ultimate Fighter und so, da ist Ronda Rousey ein komplett anderes Level. Das ist ein komplett, also ein anderer Sport ist das. Also das ist da, ich sehe überhaupt niemanden in dieser Bantamweight Division bei den Damen, die Ronda Rousey besiegen könnte. Niemanden. Lucky Punch gibt's, glaube ich, nicht bei so leichten Girls. Wenn überhaupt dann so, weißt du, wie hieß sie ja wie hieß denn die alte gegen die Ronda Rousey ihren ersten Kampf hatte in der UFC? Liz Camus. Ja, wenn dann so eine Aktion, weißt du, dass es so ein bisschen überrascht wird und so ein Submission holt irgendwie da durch Zufall angesetzt wird, sowas, das könnte ja, und selbst vorstellen. Das hat sie überlebt, also das sah ja brutal aus, aber wenn du es so nicht kriegst, also ganz ehrlich, jetzt fängst du an, die Leute auszunocken, irgendwann wird's übel. Ich guck mal gerade. Irgendwann wird es, glaube ich, auch echt langweilig, wo sie sagt, hab ich keinen Bock mehr drauf. Aber geht's dir nicht auch so, also dass du die Kämpfe anguckst und gespannt bist, was sie diesmal wieder zeigt oder wie gut sie diesmal wieder geworden ist, sag mal so. Ja, man fragt sich halt echt einfach nur, okay, wann macht es Schluss? Wie macht es denn diesmal? Weil es war immer der Armbar, wo man dachte, okay, irgendwann ist vorbei, wenn sie in die UFC kommt, ein bisschen bessere Konkurrenz, hat sie nicht interessiert, hat sie dasselbe weitergemacht. Und es ist echt schon krass und sie wird ja immer besser. Ihr Boxen wird immer besser, es ist schon übel. Sarah McMahon hat jetzt Misha Tate rausgefordert für einen sinnvollen Kampf. Beide gegen Ronda verloren, können sich nochmal etablieren jetzt und neu aufstellen in dieser Division. Sarah McMahon gegen Misha Tate, kann man machen. Ja, was anderes kannst du kaum machen, was halbwegs zieht, ne? Ja, das finde ich. Sarah Kaufman könnte man vielleicht noch machen, nochmal gegen Misha Tate, haben wir schon gesehen in Strikeforce, aber könnte man auch machen. Ja, aber ich gucke auch gerade, es gibt natürlich noch Juliana Pena, da wissen wir noch nicht so richtig, was die uns zu bieten hat. Sah in ihren Kämpfen immer gut aus, aber ganz ehrlich, für mich auch skillmäßig lange nicht auf einem Ronda Rousey Niveau, aber mal sehen, was da noch kommt. Und natürlich Holly Holm. Ja, naja, aber da weiß ja auch keiner, was da jetzt wirklich los ist. Bauen sie so schnell auf, bauen sie so langsam auf. Hatte die den Kampf jetzt schon? Nee, die hat noch keinen Kampf, sie ist immer noch mit der Verletzung so ein bisschen außen vor. Und ich denke mal, wenn sie jetzt dann kommt, wird sie nicht gleich auf Ronda Rousey treffen, sondern ich könnte mir vorstellen, mal gucken, wer da so rumhüpft. Eigentlich doch Kanonenfutter, um es aufzubauen. Also das ist die Frage. Wenn wir doch einen schweren Kampf geben, das kannst du mir nicht vorstellen. Ich finde, man sollte die gleich gegen so jemanden wie Jessica Ai oder so stellen. Dann weißt du direkt, wo Holly Holm ungefähr steht. So, Jessica Ai ist für mich so, ja, die Schwelle, die du überwinden musst, um überhaupt mal A zu sagen. Also wenn du die besiegen kannst, dann gehörst du da in die Top 5 und dann kannst du auch die Hoffnung machen auf einen Titelkampf. Aber alles, was unter, also so ein Kampf, was weiß ich hier, gegen Jermaine the Randomie oder so, das kannst du halt alles knicken, das hat für mich keine Aussagekraft. Die sind für mich nicht ansatzweise auf dem Level wie zum Beispiel eine Misha Tate, Kat Zingano oder Sarah McMahon. Von Ronda Rousey spreche ich hier gar nicht. Ja, es ist halt die Frage, ob die UFC es riskiert, einen halbwegs guten Kampf, wenn du sagen kannst, Holly Holm kommt unbesiegt von da und da und die ist jetzt der Shit gegen Ronda Rousey, oder ob sie ihren Kampf machen, wo immer das Risiko sein könnte, erster Kampf UFC, vielleicht passiert irgendwas. Ja, sie müssen aber, ich denke, sie müssen schon Gas geben. Ich glaube nicht, dass Ronda Rousey in 2 Jahren noch, oder Ende 2016, glaube ich, da geht's dann spätestens zu Ende mit Ronda Rousey. Oder hat sie Demetrius Johnson besiegt. Hat sie Demetrius Johnson entthront, genau, und nimmt ihn auf die Schultern noch. Geht mit dem Eis essen. Ja, ansonsten kann man sich mal geben, die Japan-Show, die war schon ganz okay. Sexy Yama war super. Ja, flirtet dann einfach auf Japanisch mit irgendwelchen Damen. Also. Hast du übrigens die eine Frau gesehen, die geheult hat, als Mark Hunt gewonnen hat? Ja. Tja, hat eine Frau im Publikum direkt geheult. Ich habe auch gesehen, dass Brian Stan, der Kanisterkopf, immer die arme Dolmetscherin begrabbelt hat, die immer schön gelacht hat, was ich wahrscheinlich auch gedacht habe, dass sie da weg muss. Jedes Mal muss man darauf achten, weil jedem Mal, wenn sie reinkam zum Übersetzen, hat er erstmal schön rumgegrabbelt. Ah, das ist also ein richtiger Sympath, muss man sagen. Ja, sein viereckiger Kopf, der spricht Bände. Gut, am Wochenende steht UFC 178 an. Es sollte am Samstag eine Countdown-Show geben. Ich kann euch leider Gottes nicht sagen, was es überhaupt jetzt demnächst dann bei MMA Radio gibt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich bin selber immer in Erwartungshaltung, habe aber auch keinen Bock, diversen Leuten ständig hinterher zu rennen. Von daher, ich kann so viel sagen. Es wird nächste Woche Dienstag auf jeden Fall wieder eine MMA Radio-Ausgabe geben. Wenn Chris keine Zeit hat, dann frage ich einen Paddy oder ein anderer Patrick hat sich auch noch angeboten oder der Peter. Ja, der und die Pia. Und ihr könnt uns auch weiterhin irgendwelche E-Mails schicken oder Tweets schreiben, wenn ihr mal mitmachen wollt. Sind gerne gesehen. Weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier in Zukunft weitergeht. Ich hoffe, dass Chris momentan einfach nur keine Zeit hat. Aber ich glaube, wir haben einfach zu wenig Hörer. Ich glaube, das ist das Problem. Wir sind nicht Fame genug. Wir müssen mehr Gas geben, um so Hochkaräter weiterhin bei Laune zu halten. Leichter Unterton. So, also ja, kommt hier über mein Headset rüber. Nee. Nicht aber am Headset. Nee, aber so große Podcaster, die lassen sich natürlich nicht auf so ein unteres Level herunter und podcasten hier für eine Handvoll Leute. Das kann man natürlich auch nicht erwarten. Also, wurde er abgeworben? Wurde er von Reds abgeworben? Nee. So, ich weiß auch nicht, morgen ist eigentlich eine Ausgabe Non-PG vorgesehen, auch da kann ich euch nicht sagen, ob sie geben wird, ich kann euch, wie gesagt, auch nicht sagen, ob wir am Samstag senden, guckt einfach immer mal wieder auf Twitter oder auf Facebook vorbei, da werde ich es dann definitiv posten, vielleicht klärt sich das dann schneller, als ich jetzt gerade denke, aber nächste Woche Dienstag gibt es definitiv wieder eine MMA-Radio-Ausgabe. So, Paddy, ich bedanke mich bei dir, es war wirklich hervorragend, hat großen Spaß gemacht, mit dir hier so eine Sendung zu machen. Sehr gerne, mir auch. Ja, und ich würde mal sagen, so rein von der Eloquenz her, war das schon sehr, sehr geil. Kann man nicht anders sagen. Da bin ich jetzt schon ein bisschen rattig, ja, wenn du das so sagst. Naja, siehst du jetzt mal einen Schlüpper aus und den Rest besprechen wir dann offen. Alles klar. Also, ich danke dir. Bis dann, tschüss. Ciao.